Seit 20 Jahren sind Clara und Olga unzertrennliche Freundinnen. Sie wohnen zusammen in einem kleinen Haus mit Garten und sie arbeiten zusammen für denselben Fernsehsender. Clara und Olga haben eine Verabredung: nie wieder Männer unter dem gemeinsamen Dach. Doch Clara verliebt sich in Yves. Eines Tages sitzt er in ihrer Küche. Olgas Rache heißt Lissy. Sie zieht in das Haus ein, der Anfang eines dramatischen Beziehungsgeflechts mit tödlichen Konsequenzen. Die Freundin. Kriminalhörspiel von Christa Merker. Ich hatte immer Mitleid mit ihr. Was willst du von mir? Was willst du? Du bist ja schlimmer als ein Mann. Und du bist betrunken. Anders ertrage ich dich nicht. Ich hatte immer Mitleid mit ihr. Zu Beginn hatte ich kein Mitleid, es gab keinen Anlass. Ich lernte sie kennen. Das war unvermeidlich. Olga hatte sie ins Haus geholt. Obwohl wir vereinbart hatten, niemals je wieder jemanden bei uns übernachten zu lassen. Vor allem keine Männer. Wir wollten nicht gestört werden. Aber das war, bevor ich mich verliebt hatte. In Yves. Er wurde für mich zur Ausnahme. Das versteht man doch, nicht? Die Flasche machen wir noch leer. Das ist mein bester Champagner. Merkt man. Was musstest du tun, um den zu bekommen? Wir trinken auf dich, Olga. Auf den Erfolg heute Abend. Du warst gut. Spitzenmäßig. Prost. Dafür, dass ich es zum ersten Mal gemacht habe, war okay. Ich habe mich nur einmal verhaspelt, als ich ihre Vorliebe für die alten Holländer lobte. Die alten Engländer. Und die Preisübergabe war in Ordnung. Sie ist eine hervorragende Stilistin. Das bist du auch. Schöne Eloge. Und bestimmt machst du sowas jetzt häufiger. Auf Olga, dass wir sie noch oft so sehen können. Das, Yves, kannst du gleich haben. Und besser als auf der Bühne. Erste Tür rechts. So fing das an. Olga und ich. Unzertrennliche Freundinnen. Seit über 20 Jahren. Dass sie mir mal einen Freund ausgespannt hatte, war längst verjährt. Nachdem sie geschieden war, zogen wir zusammen. In ein kleines Haus mit großem Garten. Wir arbeiteten für denselben Fernsehsender. Sie saß im Archiv, ich machte Recherchen für die Politik. Bis ich dann auserwählt wurde, ich, nicht sie, das ganz große Glück hatte. Mir geht es richtig gut. Ich mache mir keine Sorgen. An diesem Abend also hatte ich meinen wunderbaren Liebhaber zum ersten Mal mit nach Hause gebracht. Nach einem Empfang, nach Olgas Vortrag. Wir kannten uns schon eine Weile. Zuerst gut, dann sehr gut. Sowas kennt doch jeder. Ich wollte uns Zeit lassen. Und dachte auch an Olga und das Versprechen, nie wieder Männer im Haus. Aber das hatten wir in einer Zeit gegeben, als sowas wie Liebe unvorstellbar war. Ich fand, jetzt konnte ich es riskieren. Mit Yves. Dass Olga ihn dann gleich so anbaggern musste. What I choose to do. Ist die immer so? Sie ist, wie sie ist, nicht wie sie sein sollte oder könnte. Und in letzter Zeit ist sie auch nicht mehr, wie sie war. Ach so. Hübsches Zimmer. Mir gefällt das ganze Haus. Ja, ich bin gern hier. Ich auch. Ich hatte den Eindruck, dass Olga damit zurechtkam. Yves bekam sogar einen Schlüssel. Olga wurde wieder netter, manchmal zu nett, fand ich. Sie bot ihm Kaffee an, wenn ich noch nicht da war. Sie wollte sogar für ihn kochen. Er lehnte ab. Natürlich. Sie schien die Situation und ihn zu akzeptieren. Aber dann tauchte diese Lissy auf. Plötzlich war sie da. Und ich merkte, Lissy war Olgas Rache. Hause kommst, bin ich nicht mehr da. Du musst den Keller allein ausräumen für die Leute vom Wasserwerk. Ich fliege nach Paris. Ist wichtiger. Außerdem wird Lissy da sein. Sie wohnt in meiner Wohnung. Wer ist Lissy? Eine Freundin. Ich habe doch gar keine Zeit für den Keller. Hast du vergessen, dass ich... Billigflug. Lässt sich nicht mehr ändern. Wahre Freundschaft soll nicht wanken. Kannst du dich erinnern? Wir hatten das verabredet, weil ich doch die große Probe habe. Vergiss nicht. Sie haben gesagt, du seist sehr souverän. Und beweise das mal. Du brauchst doch gar keine Probe. Nein, ist nicht zu machen. Ich muss los. Was machst du überhaupt in Paris? Vielleicht suche ich ein neues Alpha-Tierchen. Du erzählst überhaupt nichts mehr. Woher? Wann? Wie ist er? Große Veränderungen. Wirst du schon noch merken. Ich muss los. Du wirst Lissy mögen. Sie ist okay. Nicht nur zum Blumengießen. Au revoir. Zu Beginn hatte ich kein Mitleid mit Lissy. Es gab keinen Anlass. Ich lernte sie kennen. Das war unvermeidlich. Und sie fiel mir angenehm auf, weil sie mir wirklich half, als die Leute vom Wasserwerk kamen. Meine Eltern sind sehr alt. Als mein Vater in Deutschland ankam, war er schon über 30. Er sprach kein Wort Deutsch. Und heute ist es nicht viel besser. Sie sind arm. Jugoslawen, die nichts gelernt haben, sind meist arm in Deutschland. Du hast studiert? Ich habe das Studium abgebrochen. Literatur. Jetzt arbeite ich für eine Designerfirma. Am Computer. Ich war allein. Mein Geliebter musste zu einem Kongress und wollte gleich noch eine Woche Urlaub dranhängen. Der Kongress war in Barcelona. Wetten, in Eisenhüttenstadt hat noch nie ein Kongress stattgefunden. Egal. Ich bin sehr gern auch mal wieder allein. Alleinleben hat Vorteile. Der größte? Man ist allein. Das kommt mir eben auch hier zugute, verstehen Sie? Ich ging meiner Wege. Abends war ich, wenn ich nicht noch arbeiten musste oder Freunde traf, zu Hause. Und immer wartete Lissy. Die Suppe ist fertig. Ist genug da. Wie nett. Ich bin aber trotzdem noch sauer auf Olga. Sie hätte später fliegen können. Aber so ersparen wir uns wenigstens die Kräche. Ihr zankt euch? Ihr seid doch Freundinnen. Eben. Soll ich Kaffee machen? Siehst du? Olga würde Kaffee anbieten und dann sagen, wenn du ihn schon kochst, mach mir einen mit. Das sind Freundinnen? Und wie? Lissy fing an, mir ihre Lieblingsfilme zu zeigen. Ihr Geschmack ist fragwürdig, aber ich sitze gern mal vor dem Fernseher. Wenn man tagsüber so gefordert ist, ist mir abends egal, was ich sehe. Es entspannt einfach. Wir saßen also ab und zu mit Spaghetti vor ihren Filmen und bald hatte ich das schreckliche Gefühl, in einer alten Ehe zu leben. Sie nannte das Picknick auf dem Bett. Wieso sagst du immer, es sei dein Bett? Vor Olga habe ich darin geschlafen. Aber jetzt ist es meins. Unser Bett. Das hätte ich lieber nicht gesagt. Lissy und ich hatten angefangen, uns gegenseitig kleine Nachrichten zu hinterlassen, wenn wir das Haus verließen. Nichtigkeiten. Zurück um 3 Uhr. Benimm dich. Hier etwas Süßes. Wir steigerten uns in den Anreden, benutzten, für mich war das Ironie, Darling, Sweetheart, Honey. Dieser Eve, ich meine, ist das richtig ernst? Klar ist das ernst. Aber nur vorübergehend, oder? Was meinst du damit? Irgendetwas störte mich. Vielleicht wurde mir das alles einfach zu eng. Immer stand das Essen da. Immer fragte sie, wie war dein Tag? Und immer fand ich im Bad ihre dicken schwarzen Haare. Sieh doch nur, wie dir die Haare ausgehen. Macht nichts, ich habe ja genug. Sie merkte es nicht. Wann immer ich die Tür aufschloss, stand sie vor mir. Ich hoffte, meine diplomatischen Umgangsformen hätten Folgen. Hast du gelauert, dass ich komme? Das ist ja wie eine Ehe. Ich freue mich, wenn du heimkommst. Mir ist das zu eng. Lebst du deshalb allein? Ich habe einen Freund und ich lebe allein. So ein Quatsch. Das ist kein Quatsch. Das ist viel angenehmer. Wir können uns sehen, wann wir wollen. Und mir springt niemand entgegen, wenn ich nach Hause komme. Und du? Bin irgendwo zwischendrin. Wie? Wo zwischendrin? Wir haben uns getrennt, Toni und ich. Ist das der auf dem Foto? Ja. Und warum steht sein Bild noch da? Gewohnheit. Sie erzählte, dass Toni verheiratet sei. Geliebt habe sie ihn, weil er sie wollte, weil er sie damit seiner Frau vorzog. Wenn ein Mann dich liebt, der nicht verheiratet ist, zieht er dich doch allen Frauen vor. Das ist nicht dasselbe. Mir fehlt Olga. Ich denke, ihr streitet zu viel. Auch das fehlt mir eben. Liebst du sie? Klar. Wie man eine Freundin eben liebt. Und dann kam der Brief. Ich war gerade nach Hause gekommen. Lissy war nicht da. Herrliche Stille. Ich legte Musik auf. Meine Musik. Nicht dieses Punk- und Funk-Zeug, das sie liebt. Und sehe plötzlich auf dem Tisch einen Brief. Von Lissy. Aber in einem Kuvert. Ellenlang. Hast du meinen Brief gelesen? Fast. Bin noch dabei. Aber lass mir Zeit mit der Antwort. Ich bin nicht gewöhnt, solche Briefe zu bekommen. Aber du wirfst die Tür nicht zu. Warum sollte ich? Danke. Ich war ziemlich sprachlos. Zuerst ein paar Floskeln, weshalb sie einen Brief schreiben musste, bevor sie mit mir sprechen konnte. Und dann, es steht für mich fest, wenn ich dich betrachte, dich beobachte, dir zusehe, wie sehr du auf meinen Schutz angewiesen bist. Du bist so zart, du bist so stark, du bist so vorsichtig, so großzügig, so wunderbar. Clara, ich liebe dich. Jetzt ist es raus. Und seit du mich gestern auf die Lippen geküsst hast, was? Was soll denn so ein Blödsinn? Was soll ich damit anfangen? Ich schrieb einen Brief zurück, ganz vorsichtig. Ich hatte keine Erfahrung damit, einer Frau einen Korb zu geben. Mit Männern, alter Hut, Tradition. Aber eine Frau? Ich wollte sie nicht verletzen. Eine Schauspielerin hat sich mal in mich verliebt. Ich konnte damit nichts anfangen. Du hast immer von deinem Bett gesprochen, in dem ich jetzt schlafe. Ich fühle mich dir dadurch so nah. Du bist großartig. So selbstständig. Du liebst deinen Beruf, du bist so gut darin. Du hast so traurige Augen. Du hast mich auf den Mund geküsst. Das hatte keine Bedeutung, vergiss es. Ich könnte nicht mit einer Frau. Freundschaft, ja, aber nichts anderes. Ich möchte dich in den Arm nehmen. Lass das doch. Ich werde mit niemandem darüber sprechen. Darauf kannst du dich verlassen. Grauenhaft. Die Vorstellung macht mich krank. Mitleid. Jetzt hatte ich's. Sie tat mir leid. Und sie trug so hässliche Schuhe. Sie wirkte auf mich wie eine mit Mais gefütterte Freilufthenne. Freischarrend. Genau, das ist sie. Wenn nur Olga endlich zurückkäme, dann wären wir nicht mehr allein. Olga kam zurück. Aber das änderte fast nichts. Wir aßen jetzt zu dritt. Ich wollte ja nicht unhöflich sein. Von Paris sprach Olga nicht. Ich hatte den Eindruck, dass die Reise kein Erfolg war. Aber sie erzählte nichts. Und die Talkshow? Warst du gut? Prima. Es ging alles glatt. Ich habe diesen Priester aufs Kreuz gelegt. Priester und Zölibat. Nicht ganz neu, aber immer wieder spannend. Ich habe nur den Schluss gesehen. Klang gut. Wie kannst du etwas beurteilen, wenn du nur ein Rudiment kennst? Ich liebe deine Stimme. Wenn ich mir begegnete, ich würde mich auch glatt verlieben. Soll ja vorkommen. Lee, würdest du mir bitte meine Jacke holen? Die graue? Hast du keine Zeit? Oder warum nennst du sie Lee? Mach dir nicht ins Hemd. Ich machte mir nicht ins Hemd. Ich wunderte mich über vieles. Olga hatte sich verändert. Ob sie wusste, dass Lissy... Aber wie denn? Ich erzählte ihr nichts. Und ich bin sicher, dass Lissy erst recht nichts sagen würde. Woher kennen sich die beiden überhaupt? Ich hatte keine Ahnung. An Olgas Ton war etwas, das mir nicht gefiel. Ist was? Hast du was? Hast du was? Was ich habe. Keine Lust auf ein Gespräch. Gänsehaut, weil es kalt ist. Wann zieht sie aus? Wieso? Sie wohnt hier. Aber wir hatten doch abgemacht, dass hier nie ein Mann... Siehst du? Kein Mann. Ist Lissy ein Mann? Sieh mal ganz genau hin. Seit einiger Zeit messe ich deinen IQ lieber in Fahrenheit, wenn du mit mir sprichst. Ist dir das schon aufgefallen? Seit einiger Zeit reden wir um den heißen Brei herum, obwohl wir eigentlich nur ein wichtiges Thema haben. Welches denn? Wieso du die Talkshow bekommen hast und ich nicht? Ich war die Lieblingskandidatin. Der Test lief gut und plötzlich hat sich die Stimmung verändert. Wir nehmen Clara Ferner. Sie ist souverän, intelligent, schlagfertig, hervorragend in der Menschenführung. Probieren wir es doch mal. Na und so weiter. Hast du mit Lehmkuhl geschlafen? Hätte ich mit den entscheidenden Leuten schlafen müssen, um das zu erreichen, wäre ich heute noch dabei. Sieh doch ein, dass sie mich wollten. Ich verstehe ja, das tut weh. Aber du bekommst bestimmt auch noch deine Chance. Und dann gnade dir Gott. Woher kennst du Lissy? Sie hat mir mal mit dem Computer geholfen. Damals. Das weißt du doch. Ich war verzweifelt, sie kam, ich war glücklich. Wir haben die halbe Nacht geredet. Wir verstehen uns gut. Lissy, Sie hat das analytische Verständnis einer Garnrolle. Aber ihr scheint ganz gut miteinander auszukommen. Oder sehe ich das falsch? So ging es hin und her. Immer wieder in diesem Ton. Mir tat das weh. Ich vermisste meine Freundin. Jedenfalls die, die ich mal kannte, mit der ich ins Haus gezogen war. Die alte Olga. Jetzt hatte ich ihre Freundin Lissy am Hals. Ich konnte mich niemandem anvertrauen. Auch meinem wunderbaren Geliebten nicht. Dem schon gar nicht. Ich würde ihn mit solchen Weibersachen nur verschrecken. Außerdem war er verreist. Und da hat er gerade geschrieben, dass er noch eine Woche anhängen würde. Ich nahm mir vor, noch einmal mit Olga zu sprechen. Es war nicht ausgemacht, dass Lissy dir den Haushalt führt. Sie arbeitet selbst. Genau wie du und ich. Du kannst sie nicht immer zum Einkaufen schicken. Du hast sie hergeholt. Sie kann doch machen, was sie will. Und wenn sie mir einen Gefallen tun will, ist das ihre Sache. Und wenn es dir nicht passt, prima, schick sie weg. Du hast das Recht zu schweigen, dich anständig zu benehmen oder zu verschwinden. Ich sagte noch, Olga, warum hat sich alles nur so verändert? Aber sie lachte nur und redete vom Zahn der Zeit und dass ich mal in den Spiegel sehen sollte. Wir verändern uns alle, ständig. Hängt mit der Umwelt und unseren Reaktionen zusammen. Mit Eindrücken, Einflüssen, allem, was wir sehen, lesen, hören. Du liest zu viele Weiberzeitschriften. Sag ich doch immer wieder. Ach, erspar mir die Wiederholung. Lass Lissy in Ruhe, lass mich in Ruhe, kümmere dich um deine eigenen Sachen und irgendwann sehen wir weiter. Ich möchte gern, dass Eve bei mir einzieht. Eigentlich hatte ich sogar gedacht, dass wir vielleicht allein hier wohnen könnten. Und warum? Wir lieben uns. Und? Ist es diesmal etwas anderes als sonst? Wieso fragst du das? Weil bei dir bisher keine Beziehung geklappt hat. Ernsthaft, Clara. Plane doch nicht so große Veränderungen, wenn du dir nicht ganz sicher bist. Du bist scharf auf ihn, nicht? Wie damals auf Paul. Du warst so ein Miststück. Und ich war so krank. Brauchst du noch was? Wenn ich nur wüsste, was. Habt ihr genug zu trinken? Was macht Paul? Er liest. Langweilt er sich? Ein bisschen, glaube ich. Na, wie geht's dir? Wie jedem mit einer Lungenentzündung. Setz dich zu mir. Hast du was dagegen, wenn Olga und ich mal kurz um die Häuser ziehen? Wir wollen nur das Feuerwerk sehen. Das könnt ihr auch vom Fenster aus. Und was mache ich, wenn es 12 ist? Du nimmst deine Medizin. Ich hol dir noch Wasser. Bin ich ein brennendes Schiff? Wir kommen ja bald wieder. Ich mach mich nur noch schön. Eine Sekunde. Verdirbt nichts. Und du schläfst am besten ein bisschen. Ich kann nicht allein schlafen. Probier es mal. Willst du noch was? Ja, dass du meinen Namen rufst, wenn du Olga küsst. Ich dachte, die Sache sei erledigt. Wir haben geredet, diskutiert, alles besprochen, uns versöhnt, vertragen, Frieden geschlossen. Gibt's denn keine Ruhe? Oder fehlen dir ein paar Probleme? Du kennst die Geschichte mit dem Gras und dem Kamel. Kommt immer ein Kamel gelaufen, das alles wieder runterfrisst. Ich kann eben nicht so gut verdrängen. In der Beziehung bist du wie ein Mann. Wann zieht sie aus? Du kommst doch wunderbar mit ihr aus. Sie ist ja mehr bei dir als bei mir. Eifersüchtig? Ich bin eben nett. Du kannst nicht verstehen, dass andere gern mit mir zusammen sind, nicht? Egal, ob Eve oder Lissy, du willst immer haben, was ich habe. Manchmal kommt mir das, was du sagst, richtig krank vor. Wenn du erst aufhörst zu spinnen, wirst du dich wie ein neuer Mensch fühlen. Probier du das mal. Ja, so war das. Das war die leiseste Kriegserklärung, die ich je von ihr bekommen hatte, aber tösend wie ein Crescendo. Dass wir Krieg hatten, stand fest. Wir sprachen kaum noch miteinander. Wenn wir uns in der Küche begegneten, sagten wir höflich: Guten Morgen. Oder wichtigere Dinge. Hast du den Zucker gesehen? Da steht er doch. Ist noch Milch da? Sieh im Kühlschrank nach. Sowas eben. Und es dauerte länger als jede frühere Funkstille. Olga hatte sich verändert. Ich weiß wirklich nicht, ob ich sie noch gern hatte. Es war so schwer, verstehen Sie, mit niemandem über diese Probleme sprechen zu können. Olga war 5 Jahre verheiratet? Was war das denn für ein Mann? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Inzwischen habe ich auch meine Zweifel. Was hältst du von der Ehe? Grässlich. Es sei denn, man liebt sich. Ich kann mir das nicht vorstellen. Mir geht es doch blendend, ohne verheiratet zu sein. Einen uralten Milliardär würde ich vielleicht heiraten, aber er müsste schon ziemlich krank sein. Und du? Bei Eve habe ich das erste Mal darüber nachgedacht. Merkwürdig. Ich glaube, mir war es noch nie so ernst wie mit ihm. Wir ergänzen uns so gut. Das bildest du dir ein. Was glaubst du, wie glücklich ich dich machen würde? Frauen wissen doch viel besser, was Frauen wollen. Es gibt Leute, die nicht ohne Frau einschlafen können. Meist sind das Männer. Ich gehöre jedenfalls nicht dazu. Du sagst doch selbst, dass du in diesen Toni verknallt warst. Wieso denn plötzlich ein Faible für Frauen? Das hat alles mit dir zu tun. Ich bin selbst überrascht, aber sehr verliebt. Sag mal, wann ziehst du wieder in deine eigene Wohnung? Ich würde dich auch besuchen. Versprochen. Welche Wohnung? Ich wohne jetzt hier. Ich habe meine alte Wohnung gar nicht mehr. Olga, das würde ich ihr nie verzeihen. Verdammt, wie konnte sie das machen? Ich fing an zu überlegen. Verstehen Sie, was das hieß? Zum ersten Mal tat sie etwas im Alleingang, ganz gegen die Abmachung. Dann wollte ich lieber das Haus für mich allein haben. Geld genug war jetzt da. Ich konnte mir das leisten. Ich musste schaffen, dass Olga ausziehen würde, mit ihrer Untermieterin. Dantes Inferno wird ein Jux sein gegen das, was ich ihnen zumuten wollte. Aber mir fiel nichts ein. Und dann passierte etwas ganz Furchtbares. Lehmkuhl, mein Chef, kam in mein Büro. Frau Ferner, haben Sie einen Augenblick Zeit? Aber natürlich. Was gibt's? Mir ist das sehr unangenehm. Aber jetzt müssen wir der Sache nachgehen, weil diese Drohung... Welche Drohung? Wovon sprechen Sie? Also, dann fange ich mal ganz von vorn an. Wie ich solche Sätze hasse. Sie verheißen nie was Gutes. Vor 2 Wochen fing das an. Ich bekam einen Brief. Anonym. Der Absender schrieb, dass Ihre Examensarbeit ein Plagiat sei. Wer schreibt denn so einen Blödsinn? Das ist Rufmord. Ich sagte doch, anonym. Man weiß doch, was das heißt. Das ist eine Lüge, eine gemeine Lüge. Das habe ich mir auch gesagt, aber ich habe noch mehr Briefe bekommen. Und? Und was steht da drin? Dasselbe? Komm, Juli, stell dich nicht so an. Du hast einen Sonnenbrand, alles ist ganz rot. Ich muss dich eincremen. Du tust mir weh, gestern hast du mir auch weh getan, ich will nach Hause. Stell dich doch nicht so an. Die zwei haben mir gerade noch gefehlt. Halt, jetzt hab ich dich. Und jetzt gehen wir aufs Zimmer. Niemand hier hat diese Show verdient. Da hatte ich mich auf etwas eingelassen. Das war ein Horrorurlaub. Sie werden beschuldigt, mit ihrer Nichte sexuelle Spiele getrieben zu haben. Zeigen Sie mir diese Briefe. Waren Sie mit Ihrer Nichte mal auf Mallorca? Ja. Na und? Ich frage das alles, weil ich es fragen muss. Der Briefschreiber hat angekündigt, sich an die Presse zu wenden. Ich muss wissen, was an der Sache dran ist. Wir müssen reagieren und wir müssen wissen, wie. Verstehen Sie? Frau Ferner, das muss geklärt werden. Auch ich verabscheue anonyme Briefe. Das konnte mich nicht beruhigen. Wer wollte mir solche Gemeinheiten anhängen? Wer wollte mich vernichten? Es heißt, Sie mussten früher abreisen, weil das kleine Mädchen nur noch geweint hat, bis man im Hotel aufmerksam wurde. Stimmt das? Sie hatte Heimweh. Sie hatte ihren Teddy verloren. So sind Kinder eben. Es gibt eigentlich nur einen Menschen, der von diesem Fiasko mit der Reise weiß. Meine Freundin Olga. Dürfte ich Sie bitten, bis morgen Stellung zu beziehen? Ich brauche das schriftlich. Für unseren Justiziar. Wir überlegen, ob wir das alles der Kriminalpolizei übergeben. Hier sind die Kopien der Briefe, die wir erhalten haben. Ich war verzweifelt, das versteht ja wohl jeder. Diese Anschuldigungen, diese Verleumdungen, das saß. Da war jemand, der mich wirklich treffen wollte, der mich vernichten wollte. Es dauerte lange, bis ich mich etwas beruhigt hatte. Wenn doch bloß Eve hier wäre. Ich wollte ihn natürlich nicht im Urlaub mit solchen Problemen belasten. Er hatte sich die Ferien verdient, aber er fehlte mir sehr. Sollte ich Olga meinen Verdacht einfach ins Gesicht sagen? Sie würde antworten, Clara, reiß dich zusammen. Und das wär's. Noch ein bisschen Tee? Gib mir die Texte, ich schreibe sie dir gerne in den Computer. Danke. Das ist sehr nett von dir. Hat Olga dir je von unserem Studium erzählt? Ich brauchte Geld und habe für einen Kommilitonen die Arbeit abgetippt. Das hat mich damals sehr inspiriert. Hat Olga dir das nicht erzählt? Sie spricht nicht viel von früher. Nur über ihre Kindheit. Ihre Familie, die Geschwister, da erzählt sie mir viel. Ihre Familie war sehr eng gestrickt. Hat sie dir mal von meiner Nichte erzählt? Von dir hat sie nur immer gesagt, Reiche Eltern, reiche Umgebung, aber alle immer mal wieder an der Flasche hängend. Du auch? Diese Ziege. Ja, ich hatte mal eine Phase. Ich hatte schreckliche Probleme. Ich dachte, ich könnte sie so lösen. Aber das ist längst Geschichte. Ist Olga immer noch sauer, dass ich den Job habe? Sie hat mal sowas gesagt wie, wenn zwei dasselbe wollen, muss einer weg. Was heißt das? Weiß ich auch nicht. Und jetzt, bist du denn trocken? Ist das ein Verhör? Seit genau 2 Jahren, 5 Monaten und 6 Tagen. Zufrieden? Was waren das für Probleme? Ich war bereit, für die Liebe zu sterben. Stattdessen habe ich dann eine Analyse gemacht. Hat es geholfen? Nichts wie weg. Sonst zieht sie mich aus und steckt mich in die große Wäsche. Oder platzt vor Fürsorglichkeit. Es ist natürlich vollkommen falsch, Lissy etwas von Gefühlsproblemen zu erzählen. Es übermannt sie. Sie wird dann so zutraulich, dass man nicht mehr atmen kann. Ich habe nichts herausbekommen. Aber für mich stand fest, Olga wollte sich rächen. Ich hatte den Job, den sie wollte. Denn ich bin besser als sie. Klar, dass sie versuchte, mich zu desavouieren. Dann muss einer weg. Das ist doch eindeutig. Ich muss Lehmkohl um die Originale bitten. Vielleicht sind das ja Indizien. Das Papier, die Kuverts. War auf einem nicht so ein Wasserzeichen wie auf dem Papier von Olga? Ich meinte, mich zu erinnern. I like to watch you sleep at night. Ja? Entschuldige, könntest du mir ein bisschen Papier leihen? Und dein Kuvert? Bedien dich. Ach, Olga, sei doch mal freundlicher. Wie lange soll denn dieser Zustand anhalten? Können wir nicht wieder gut miteinander sein? Wenn du gut sein willst, versuch's in Afghanistan. Bewirbst du dich um einen Preis für gute Ratschläge? Nein, ich möchte weiterarbeiten. Gefällst du dir, wenn du so bist? Fragst du mich? Ich gehe. Sonst willst du noch Miete haben. My hands feel empty. No one to hold. Ich war nicht traurig. Nein, ich war wütend. Wir kennen uns so gut, Olga und ich. Sie weiß, wie sehr ich darunter leide, wenn ich verletzt werde. Ich stand auf ihrem Index. Nur, was hatte sie vor? Na gut, bevor es Charaktertransplantationen gibt, bleibt es eben so. Ich muss lernen, vorläufig ohne sie auszukommen. Ich kann mich verabschieden, kann mich trennen. Übung habe ich. Ich bin nie einsam, wenn ich allein bin. Nein, mir geht es gut. Ich kann auch alleine stark sein. Das sieht man jetzt sehr gut. Und dann musste ich weg. 2 Tage London, um mit einem Talkers zu verhandeln. Und gleich schickte Lissy ein Fax ins Hotel. Offensichtlich hatte Olga ihr nichts erzählt. Sie schrieb das übliche Liebesgelaber und schickte einen Witz, den sie wohl komisch fand, der mich verletzte. Ich fand ihn viel zu grob. Was für ein primitiver Geschmack. Ich schrieb einen Fax zurück und erklärte, warum ich den Witz nicht komisch fand. Natürlich ruft sie sofort im Hotel an, will wissen, wann ich endlich zurückkäme, will, dass wir sofort lange reden. Oh, wie ich das hasse. Ihr langes Reden. Und als ich ihr sage, nein, ich habe zu tun, zuerst der Job, dann die Qual mit dir, schreit sie ins Telefon, du bist ein Untier. Ich habe sofort aufgelegt und erstmal meinen Talkgast besucht. Er war sehr nett. Wir freuten uns auf die Sendung nächste Woche und nahmen uns vor, die Pharmaunternehmen in die Pfanne zu hauen, die in der dritten Welt ihren Reibach machen. Hallo? Verzeih mir, ich war wütend gestern. Du bist oft so grob zu mir. Ich wollte dich verletzen. Hast du. Aber lass mich jetzt in Ruhe. Ich bin zum Frühstück verabredet. Ich muss gleich los. Bitte sei nicht böse. Ich hab das doch nicht so gemeint. Wie könntest du auch? Aber gesagt hast du es. Ich liebe dich doch. Du wiederholst dich. Niemand hat je gewagt, mir nicht zu verzeihen. Dann ist das eben zum ersten Mal. Lern was draus, kann was nützen. Halt, leg nicht auf. Ich wollte noch was erzählen. Olga geht zu deinem Chef. Er hat sie angerufen und dazu aufgefordert. Was? Warum das denn? Hey, Lissy, was weißt du noch? Bist du auch nicht mehr böse auf mich? Verdammt, du Egoistin! Willst du mich erpressen, mit mir spielen? Hier geht's um Wichtigeres. Ich weiß aber nicht mehr darüber. Vielleicht wollen sie dich rausschmeißen. Jetzt war ich wirklich nervös. Was wollte Lehmkohl von Olga? Ob er sie verhören wollte? Hielt er sie auch für die Verfasserin der Briefe? Ich hatte ihren Namen ja genannt, als eine von mir Verdächtigte. Aber nein, das konnte ich mir nicht vorstellen. Was konnte er wollen? Ich geriet in Panik. British Airways? When is your next plane to Berlin? Ah, 12:45, 14:30, 16:05, or 20 or 5. I know. Any other possibilities? Oh, please try. It's almost an emergency. You're so kind. Ich hatte noch Zeit bis zum Abflug. Ich hatte ja bereits in Berlin gebucht. Die Maschine flog am frühen Abend. Meine Arbeit war fast erledigt. Telefonieren konnte ich auch von zu Hause aus. Ich checkte aus dem Hotel aus, machte einen Ausflug in die National Gallery, ins Museum, an der Themse entlang. Dann ging ich ins Kino, nahm mir ein Taxi zum Flugplatz und ging ins Restaurant. Ich ging meine Notizen durch, entwickelte meine ersten Fragen für den nächsten Gast der Sendung und las dann. Ich habe gern Zeit beim Reisen. Vom Flugplatz fuhr ich in die Wohnung. Ruhe! Da bist du ja. Und ich dachte, du kämst erst später. Ich freue mich so, dass du da bist. Wir müssen uns vertragen. Ich halte es so nicht aus. Und ich halte dich nicht aus. Ich muss arbeiten. Und wenn ich das hinter mir habe und fertig bin und wenn ich ausgepackt habe und angekommen bin, dann können wir vielleicht reden. Aber jetzt lass mich bitte allein. Geh zu Olga, die hört dir gern zu. Dabei habe ich ein Valium genommen, damit ich ganz ruhig bin. Dann nimm noch mehr. Vielleicht bist du dann ganz still. Werde ich auch. Sie ging mir auf die Nerven. Aber sobald ich sie ansah, auf ihre Schuhe blickte, wurde ich weicher. Wie konnte sie nur so herumlaufen? Sie hatte so gar keinen Stil. Hast du was zu trinken? Ja, uralten Scotch. Wenn du Wein willst, musst du Olga fragen. Die ist so verbiestert im Moment. Muss am Wetter liegen. Hier sind alle durchgeknallt. Hier. Willst du einen Schluck? Ja, nur für die Pillen. Ich nehme noch welche. Übertreib nicht. Ob wir nicht Olga zu unserer kleinen Party bitten? Trinkst du nichts? Ich trinke Wasser. Kann es zwischen uns nicht so sein, wie es mal war? Wie war es denn? Na, besser. Du hast mir zugehört. Jetzt kenne ich deine Texte. Kannst du gemein sein. Ich finde das widerlich. Aber ich kann auch gemein sein. Ich werde Olga erzählen, dass du diese Verleumdungen, diese Briefe selbst verfasst hast, um Olga zu belasten. Ich habe sie doch auf deinem Tisch liegen sehen. Die kleine, dicke, hässliche Lissy mit den grässlichen Schuhen. Sie wollte mich erpressen. Ja, ich weiß, sie war unglücklich. Aber das entschuldigt ja nicht alles. Ich wurde etwas freundlicher. Und wir schlossen einen Pakt, in dem sie versprach, keine Lügen über mich zu verbreiten. Das wollte ich schriftlich haben. Mache Schluss mit Lügen und gezeichnet Lissy. Ist es gut so? Ich muss schlafen. Gib her. Leg dich in mein Bett. Komm, ich helf dir. Ist doch viel zu früh. Ist ja noch hell. Nun lauf doch mal. Heb die Füße. Rechtes Bein, linkes Bein. Oh, bist du schwer. Mach dich doch mal leichter. Los, beweg dich. Du bist so schön. Oh, schlaf dich aus. Hier noch ein kleiner Schluck. Mir ist so schlecht. So war das. Ich weiß nicht, wie viele Tabletten sie genommen hatte. Ich habe sie noch gewarnt, ihr Wasser angeboten. Mit Scotch soll man doch keine Medikamente einnehmen. Das weiß doch jedes Kind. Ja, und irgendwann kam dann Olga in mein Zimmer. Was ist denn hier passiert? Lissy hat sich zugeknallt. Lass sie schlafen, die kommt schon wieder zu sich. Ist sie krank? Nein, betrunken. Habt ihr euch gezankt? Natürlich nicht, warum auch? Sie fühlt sich nicht wohl bei dir. Das hat sie gesagt? Ja, sie will ausziehen. So ein Unsinn. Sie ist sehr zufrieden, sagte sie mir gestern noch. Sie habe sich noch nie so geborgen gefühlt wie hier. Was ist passiert? Es ist doch ganz einfach. Lissy will einfach nicht länger deine Putzfrau sein. Sie hat dein Genörgel satt. Das erfindest du doch. Sie möchte allein sein, um wieder zur Ruhe zu kommen. Das stimmt doch nicht. Wann hat sie das gesagt? Bevor sie abtauchte. Hier, trink was zur Beruhigung. Danke. Lissy, Liebling, kannst du mich verstehen? Lee, sprich mit mir. Stimmt das alles? Dann lass sie doch schlafen. Die ist fertig. Das dauert eine Weile. Hier, sieh mal, die Flasche war voll. Warum hast du das nicht verhindert? Hab ich ja. Zuerst mit Warnung und dann habe ich die Flasche versteckt. Aber sie hat sie offensichtlich wiedergefunden. Lee, wieso denn? Liebes, wach auf. Oh Gott, es geht dir nicht gut. Ob ich nicht lieber einen Arzt rufe? Lee ist wunderbar. Sie bringt nichts aus der Ruhe. Vom ersten Tag an nicht. Als sie damals kam, um mir zu helfen. Ach, mir ist ganz schwindelig. Keine Panik. Sie werden sehen, das ist alles noch hier drin. Na bitte, ist es das hier? Die Religionszusammenhänge bei den verschiedenen Völkerwanderungen. Genau, das ist es. Sie sind ein Schatz. Sowas würde ich bestimmt nicht lesen und schon gar nicht schreiben können. Was machen Sie? Lissy blieb an diesem Abend 6 Stunden. Sie wollte ihre Zeit nicht bezahlt haben, aber das Geld fürs Taxi hat sie wenigstens genommen. Wir haben uns schon am nächsten Tag verabredet, sind essen gegangen. Gib mir mal einen Schluck. Ei, geht. Scotch ist nicht mein Bier. Clara, ich war bei Lehmkuhl. Prost. Was? Du trinkst? Mach das nicht. Nur ein Schlückchen. Und was hat Lehmkuhl gesagt? Hat er dir die Briefe gezeigt? Welche Briefe? Na, diesen Mist, den du geschrieben hast. Clara, drück dich doch mal deutlich aus. Was für Briefe? Ich habe keine Briefe geschrieben. Du Heuchlerin. Siehst du, wie sollten wir etwas klären, wenn du immer nur beleidigst? Ich lenkte ein. Sie hatte recht. So kamen wir nicht weiter. Wir stießen noch ein paar Mal an, aber ich trank natürlich nichts. Nein, ich tat nur so. Für die Stimmung. Olga erzählte mir, dass sie vielleicht einen neuen Job antreten könnte, aber sie drückte sich nicht klar aus. Sie verschwieg mir etwas. Das merkte ich. Mir gingen auch zu viele andere Gedanken durch den Kopf. Ich war gar nicht konzentriert. Von Lehmkuhl erzählte sie kein Wort. Sie versuchte noch ein paar Mal, Lissy zu wecken, aber die war hinüber. Und dann trat ich meine Bombe los. Was hast du gesagt? Ich sagte, dass Lissy sich in mich verliebt hat. Hier, ein ganzer Packen Briefe. Das erfindest du doch. Sie liebt mich. Zeig doch mal her. Hände weg, die sind für mich. Aber hör mal, mein wunderbares Hühnchen, kein Tag ohne dein Lachen ist wirklich ein Tag. Hör auf. Das ist nicht wahr. Sowas würde Lissy nie schreiben. Das ist gar nicht ihr Stil. Oh Gott, ist mir schlecht. Klär's mit Lissy. Vielleicht hört sie dich ja. Arztanruf. Polizei. Und dann bin ich gegangen. Ich hatte eine Verabredung mit der Cutterin der Filmeinschübe, die wir für die nächste Sendung vorbereiten mussten. Wir trafen uns in einem Restaurant. Danke, ich warte noch. Meine Cutterin kommt gleich. Ich nehme einen Tee, Earl Grey. Sehr wohl. Hallo, hier ist Clara Ferner. Schade, ich hätte gerne ein bisschen getratscht. Ich bin wieder zurück aus London. Ruf mich an, wenn du wieder da bist. Guten Tag, ist Heide da? Ja, nichts Wichtiges. Nur einen schönen Gruß. Danke. Möchten Sie jetzt bestellen? Ich sagte doch, ich erwarte einen Gast. Meine Cutterin. Sehr wohl. Jawohl. Sind Sie Clara Ferner? Ja, leibhaftig. Darf ich Sie bitten, mitzukommen? Wohin denn? Frau Ferner, Sie sind verhaftet. Zwei Polizisten fuhren mich nach Hause. Olga muss vor Wut gerast haben. Sie hat Lissy die Kehle zugedrückt. Das war Eifersucht. Gilt es nicht als strafmildernd, wenn man im Affekt handelt? Und dann hat sie auch noch versucht, Lissys Briefchen, diesen Zettel, den Lissy für mich geschrieben hatte, als Bekenntnis zu nutzen. Sie wollte, dass es nach Selbstmord aussieht. Ja, und dann soll sie sich umgebracht haben. Mit irgendetwas Giftigem. Ich habe von sowas keine Ahnung. Beide waren tot. Gott, waren da viele Menschen in der Wohnung? Einer der Polizeibeamten erzählte mir, dass Olga die Polizei angerufen habe. Sie sei kaum zu verstehen gewesen. Aber sie muss mich belastet haben. Olga, mich belasten. Ich habe sofort gesagt, dass sie mir gegenüber große Konkurrenzgefühle gehabt habe. Verhaftet. Ich. Das wird sich bald alles klären. Glauben die denn, ich hätte das Haus verlassen, wenn ich so etwas geahnt hätte? Ich hätte das doch verhindert. Ich soll die Täterin sein. Wie denn? Als ich ging, haben zwei Menschen gelebt. Zwei Menschen, die mir sehr nahe standen. Das kann ich bezeugen. Und wenn ich fliehen wollte, wäre ich doch nicht in ein Restaurant gegangen. So verhält sich doch kein Mörder. Danke. Ja, jetzt verstehe ich besser. Zuerst einmal werde ich Haftverschonung beantragen und dann sehen wir weiter. Kopf hoch, Frau Ferner. Das war mein Anwalt, Herr Uhlmann. Hübscher Kerl. Ich glaube, ich gefalle ihm. Der Traum einer jeden Mutter. Aber ich will ihn ja nicht gleich heiraten. Ich will nur raus hier. Ein paar Tage sind eine gute Erfahrung. Das ist ein Thema. Unser Strafvollzug von innen. Star-Journalistin ließ sich einkerkern. Perfekt für die Eigenwerbung. Aber jetzt reicht's. Ich, eine Mörderin. Schade, wenn Olga noch leben würde, hätte ich wenigstens anständige Lektüre. Was ist denn heute für ein Tag? Ich muss dringend einen Antrag auf ein Privatgespräch. Hallo? Hallo? Kann mal jemand kommen? Eve, endlich. Wieso meldest du dich nicht? Ach, Clara. Kannst du dir nicht vorstellen, wie es mir hier geht? Wann bist du denn zurückgekommen? Warte mal, vergangenen Dienstag. Ist dir wohl peinlich, dass ich hier sitze? Traust du dich nicht, mich zu besuchen? Oder zu schreiben? Ganz schön schwach, Eve. Clara, bitte. Hör mal, ich war's nicht. Frau Ferner, ich muss Sie ermahnen. Ist ja gut. Eve, kannst du mir ein paar Bücher schicken? Oder bringen? Das geht. Was möchtest du haben? Krimis? Bist du verrückt? Ich hätte gern Madame Curies Biografie. Und vielleicht noch den dicken letzten Gras. Ich habe hier viel Zeit. Soll ich sie kaufen? Nein, die stehen bei mir im Regal. Unterstes Brett links, ungelesenes. Ich habe keinen Schlüssel. Ach so, ja. Warte mal, da hängt ein Schlüssel im Gartenhäuschen an der Wand. Und das Regal? Das kennst du doch. Ja, woher denn? Na, wenn du bei mir geschlafen hast. Clara, als ich einmal dort geschlafen habe, war ich zu betrunken, um Auto zu fahren. Vergessen? Aber unsere Liebesgeschichte. Unsere Liebesgeschichte? Clara, wir hatten keine Liebesgeschichte. Du hast mich früher Leihgraf genannt, für Empfänger und offizielle Einladung benutzt, wenn du nicht ohne Mann gehen wolltest. Schon damals war ich mit Tom zusammen. Vergessen. Verdrängt? Eve, komm, sei doch wieder lieb. Wenn ich erst draußen bin, machen wir es uns wieder schön. Wir feiern ein großes Fest mit allen Freunden. Clara, deine beste Freundin ist tot. Sie hat sich umgebracht. Sie wollen mir einen Mord anhängen. Sprechen Sie bitte laut und deutlich. Zwei, Clara. Also, wenn du reinkommst, dann ist es gleich die zweite Tür auf der rechten Seite. Wird gemacht, ich schick dir die Bücher. Aber höchstens zwei oder drei. Lange bin ich nicht mehr hier. Hoffen wir es. Was meinst du? Hast du etwas gehört? Eve, ich war das nicht. Olga hat Lissy umgebracht. Das war's dann wohl. Sag allen, ich bin hier drin, weil ich recherchieren möchte. Die Verhältnisse hier stinken zum Himmel. Eve hat mir Bücher geschickt. Nur mit einem Zettel. Sehr unhöflich. Kann er sich nicht denken, wie einem hier drin zumute ist? Ich werde ihm sagen, unser Haus ist jetzt leer. Er kann jetzt endlich einziehen. Ob ich ihm das schreibe? Vielleicht besucht er mich ja. Ich glaube, er hat einen Besucherschein beantragt. Dann kann ich es ihm erzählen. Frau Ferner, wir müssen noch einiges klären, damit ich die Verteidigung vorbereiten kann. Gern. Endlich ein adäquater Gesprächspartner. Ich würde Ihnen gern etwas anbieten, aber hier... Kommen wir zur Sache. Es bestehen Unstimmigkeiten bezüglich Ihres Rückflugs von London nach Berlin. Können Sie das Flugticket vorlegen? Ich glaube, das habe ich im Flughafen in den Papierkorb geworfen. Müssen Sie das nicht abrechnen? Ich war zerstreut. Wann sind Sie zurückgeflogen? Na, gegen 16 Uhr. Gibt es dafür Zeugen? Die Fluglinie. Sie behaupten, in der National Gallery eine Ausstellung besucht zu haben. Anschließend einen Film. Was zeigte diese Ausstellung? Wie hieß der Film? Ah, die Bilder. Das waren alte Bilder, vor allem von Turner. Die hängen immer da. Hatten Sie nicht von einer Ausstellung gesprochen? Und der Film? Mein Gott, verstehen Sie das nicht? Ich bin durcheinander. Meine Freundinnen sind tot. Ich sitze im Gefängnis. Da interessieren mich Ausstellungen und Filme überhaupt nicht. Erzählen Sie von Ihrer neuen Tätigkeit. Sie haben da ein paar merkwürdige Briefe geschrieben, in denen Sie sich selbst verleumden. Was sollte das? Wollten Sie damit Ihre Freundin Olga Pohle belasten? So ein Blödsinn. Wieso habe ich diese Briefe geschrieben? Das war Olga. Auf einem Kuvert stand Ihr Absender. Wieso denn das? Dann hat Olga das eben so beabsichtigt. Ich erzähle Ihnen mal, wer Olga ist. War. Ja, wir waren Freundinnen. Aber sie konnte nicht ertragen, dass ich die Talkshow bekam. Sie wurde von einer ungeheuren Geltungssucht getrieben. Und sie war eifersüchtig auf mich, weil Lissy sich in mich verliebt hatte. Frau Ferner, sind Sie sicher? Olga Pohle und Lissy Rudolph waren ein Paar. In einem Testament haben sie sich gegenseitig als Alleinerben eingesetzt. Olga wollte mich zerstören, mir den Job wegnehmen. Olga und Fernsehen. Hörfunk ist sie, maximal. Als Alleinerben? Olga muss durchgeknallt sein. Beide Frauen wurden mit dem Gift Oleandomycin getötet. Es wurden Spuren davon in ihrer Küche gefunden. Ja und? Diese Küche benutzen wir alle. Ich habe kein Gift. Dann hat Lissy das mitgebracht. Es gibt noch viel zu klären. Ihre Jacke gefällt mir sehr. Würden Sie nicht gerne die zweite Haushälfte ziehen, wenn das alles hier vorbei ist? Frau Ferner, ich könnte mir vorstellen, dass die neue Beziehung Ihrer Freundin Olga Sie sehr gestört hat. Verunsichert hat. Sie hatten getrunken. Haben Sie auch Medikamente genommen? Wir könnten auf vorübergehende Unzurechnungsfähigkeit plädieren. Nein, ich werde ihn doch nicht einziehen lassen. Er hat mir gar nicht mehr gefallen. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Olga war meine Freundin, meine beste Freundin. Und Lissy war auch sehr nett. Beide sind tot. Ich hatte sie so gern. Aber dass sie ein Paar waren, das habe ich nicht gewusst. Olga hat nicht ertragen, dass Lissy mich. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Einfach nur ins Wasser stellen. Oleander ist so dankbar. Clara. 670. Warum benutzt du lieber deine Fantasie mit ihrer deiner Erinnerung? Liebst du Olga? Große Veränderung. Du bist ein Untier. Wirst du schon noch merken. Ich habe noch nie dankbare Blumen gesehen. Ob sie Lissys Briefe haben wollen? Naja, wird sich zeigen. Die beiden konnten doch gar nicht glücklich miteinander sein. So unterschiedlich. Das konnte nicht gut gehen. Arme Lissy. Arme Olga. Ich bin doch keine Mörderin. Das Wichtigste ist nicht, sich zu erinnern, sondern zu vergessen. Denn wenn man vergisst, erinnert man sich auch, aber an etwas anderes. Ja, natürlich. Ja, ja, weil... Und vielleicht ist es genauso, ja, wichtig, nicht hinzuschauen, wie hinzuschauen. Und es ist ja klar, ja, ja, dass es genauso wichtig ist, nicht gesehen zu werden, wie gesehen zu werden. Genauso wichtig, nicht zu wissen, wie zu wissen. Das eine ist wahrscheinlich genauso wahr wie das andere. Und ich, ja, ich will schon gesehen werden, aber, ja, ich will auch nicht gesehen werden. Aber das ist ja klar. Aber ja, ja, ja, die sagen immer, dass sie gesehen werden wollen oder benehmen sich so. Ja, ja, und junge Mädchen. Ja, ja. Ja, ist schon so. Aber wahr ist es nur nicht. Ja. Nicht für mich, jedenfalls. Gesehen werden. Ja. Ja. Ja, ich will schon gesehen werden. Aber verstanden? Will ich verstanden werden? Absolut nicht. Was verstanden wird, das gibt es nicht mehr. Nur das, was nicht verstanden wird. Das denke ich. Denn man muss heimlich leben. Das haben die nicht begriffen. Die glauben, wenn es gesagt und ausgesprochen und vorgezeigt wird, dann wird es verwandelt zu etwas, das gut ist für einen selber, für andere. So ist es. Die, aber wer sind jetzt die, von denen ich rede? Die? Was sind die dumm? Denn auf eins kommt es an, nämlich heimlich zu leben. Was sind die bloß dumm? Und was bin bloß ich dumm? Aber ja, ja, ohne zu verstehen, versuche ich, so gut ich kann, heimlich zu leben. Aber kann ich vergessen? Erinnere ich mich nicht an alles, dass ich... Denn die Seele kann man nie sehen. Die will sich nicht sehen lassen. So ist es. So ist die Seele. Lasst also alle Menschen im Verborgenen ihre Leben leben. Lasst sie heimlich leben. Lasst mich heimlich leben. Ja. Die Freundin. Kriminalhörspiel von Christa Merker. Mit dem Gedicht Heimlich Leben von Jörn Fosse. Es spielten Clara Andrea Sawatzki, Olga Katja Riemann, Lissy Bettina Hoppe, Yves Jan-Josef Liefers, Paul Robert Galinowski, Anwalt Ronald Spieß, Herr Lehmkuhl Christian Standke, Jolanda Hanna Ackers, Justizbeamtin Antje Fuhrmann-Simon, Hotelgast Sabine Bohnen, Kellner Giuseppe Maio, Polizist Hans-Joachim Lasay, Blumenfrau Shelley Kupferberg, Technik Sabine Winkler, Ton Alexander Brennecke, Regieassistenz Sabine Bohnen, Regie Stefanie Lasay. Produktion Deutschlandradio Berlin 2004. Und hier noch ein Hinweis: Mit der Produktion Die Freundin eröffnen wir am Sonntag die neue, inzwischen ist es die 9. Hörtheatersaison im Berliner Hackeschen Hoftheater. Nach der Vorführung des Hörspiels können Sie mit der Autorin Christa Merker und der Regisseurin Stefanie Lasay diskutieren. Am Sonntag, 26. September, 20 Uhr, Hackesches Hoftheater, Berlin-Mitte, direkt am Hackeschen Markt, in der Rosenthaler Straße 40/41. Und der Eintritt ist frei.